Es ist Freitag, der 7.7.2023. Ich befinde mich im Wald auf dem Lundbark in Fahrdorf. Und was ihr eben gehört habt, war ein Kampfflugzeug, denn Jagel, der Flieger Horst Jagel, ist hier ganz in der Nähe, wenige Kilometer entfernt. Ja, und es wird noch geflogen. Obwohl diese NATO-Übung eigentlich vorbei ist, ist sie uneigentlich wohl doch nicht vorbei. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 146. Wikinger Edition. Ja, ich war bei die Wikingers. Was heißt ich? Die Holde und ich. Wir quasi. Und getroffen haben wir da eine ganze Menge Leute, die wir von früher kennen. Bekannte, Freunde und andere. Egal. Wie es uns gefallen hat und was es darüber zu sagen gibt, selbstverständlich ganz subjektiv aus meiner persönlichen Perspektive oder der Perspektive meiner Holden, das hört ihr jetzt gleich im Anschluss. Viel Spaß damit. Zurück nach Fahrdorf. Tatsächlich gibt es hier auch Hügel. Tatsächlich gibt es hier auch Hügel. Deswegen bin ich ein wenig außer Atem. Aber ansonsten, hier im Wald ist es noch recht angenehm. Es soll ja ein sehr heißes Wochenende werden, hier bei die Wikingers. Und in der prallen Sonne ist es auch schon unangenehm warm, wie ich finde. Meine Holde sagt da was anderes. Der ist es ja nie warm. Aber ich denke, dass hier eine gewisse Schwüle kommen wird. Zu dieser Hitze hinzu. Deswegen bin ich froh, wenn es noch ein bisschen kühler, nicht ganz so feucht und ein Hauch windig ist. Dürfte gern noch ein bisschen mehr sein, aber auch nicht so viel, dass mir das die ganze Zeit ins Mikro schlägt. Ja, Luxusprobleme. Wir haben gerade einen Cache gefunden. Der hieß wie? War nicht dieses Kriegerdenkmal, ne? Nee, das haben wir eben gefunden. Ja, ein paar Dosen liegen hier auch. Und ein Männlein kickt im Walde, mutmaßlich, weil hier, ja. Vielen Dank, auf Wiederhören. Was? Ach, eine Gewinnspielaktion. Ja, mit der Nummer. Ah, ein Spammer. Ja. Wo war ich? Ein Männlein kickt im Walde. Hier in der Nähe des Fußballplatzes oder der Fußballplätze in Fahrdorf. Was hier ziemlich auffällt, hier ist richtig Verkehr. Als wäre das hier eine Hauptdurchgangsstraße. Kommt mir bei diesem kleinen Ort ja gar nicht so vor. Aber hier geht richtig was ab. Das ist, als würden wir hier zu Hause spazieren gehen. Tja, leider. Naja, wir gehen gleich vielleicht in ein paar Gebiete, die nicht ganz so befahren sind. Da wird es dann vielleicht ein bisschen ruhiger. Guck mal, wie die Straße hier aussieht. Überall so schwarze Rinnen drauf, als hätte sich die hier aufgelöst. Oder die Reifen hätten sich hier, was habe ich denn? Irgendein Vieh auf der Brille. Ach ja. Gestern war das Vor-Vor-Event von beide Wikingers. Und es war recht schön. Es wurde ein großer Anhänger aufgefahren. Wir waren schon recht früh da. Und in diesem Anhänger waren Wägen. In diesen Wägen fährt man normalerweise Blumenstiegen durch die Gegend. Und das hier ist auch ein bisschen wie bei uns. Große Trecker mit Anhängern mit Erde. Das ist, als würde hier Blumberg aus Lindlar Erde durch die Gegend fahren. Ach, und ein Gewittertierchen. Das erste dieses Jahr. was ich sehe. Wir sind an der Ostsee. Na klasse, das kann ja noch lustig werden. Die haben mich ja in einem anderen Jahr schon ziemlich genervt. Diese winzigen kleinen schwarzen Viecher, 2 Millimeter lang oder so, sehr dünn, die dann so ziemlich alles bevölkerten. Was? Ist ausgebucht. Ja, hätten wir gestern besser war ja zu. Ja, da müssen wir uns was überlegen. Aber ich müsste mal von dieser Straße runter, das nervt hier ziemlich. Ja, klasse. Wo war ich? Stiegen, ja. Es waren also diese Wägen drin, die man mit Blumenstiegen bestücken kann. Diesmal waren sie allerdings nicht mit Blumenstiegen bestückt, sondern auch mit Stiegen, aber die wiederum mit Tüten. Und in diesen Tüten waren die ganzen bestellten Sachen für die Leute, die zum Event kommen. Bis auf, glaube ich, gelesen zu haben, die VIP-Geschichte. Wer ein VIP-Paket bestellt hat, bekommt dieses auf dem Hauptevent. Die Sachen waren nicht auf dem Vorevent dabei, was schon wieder für ein wenig Unmut sorgte. Nun ja, kann ich verstehen. Wenn man seine Sachen auf dem Vorevent bekommt, ist das sehr bequem. Man kann alles im Hotel oder zu Hause lassen und muss das nicht die ganze Zeit mit übers Eventgelände schleppen. Hat Vorteile. Nichtsdestotrotz, ich habe mein Shirt bekommen. Ich habe es selbstverständlich in 3XL bestellt, weil ihr wisst, der Mann von Welt trägt heute Zelt. Und mit den üblichen T-Shirts, die ich in 3XL habe, sehe ich nicht aus wie eine Pellwurst. Das passt super. Nur dieses 3XL-Shirt von den Wikingern entspricht einem 2XL-Shirt, wie ich es gewohnt bin. Naja, ich passe rein. Ich kann es anziehen. Steht mein Name drauf. Und ja, wie mir das auch bei dem Mundstuhl-Shirt passiert ist, ich habe mir dieses, habe ich das schon erzählt? Mundstuhl, dieses Comedy-Duo, hat ein Shirt rausgebracht. Merch. Die Wahrheit ist kein Mobbing. Untertitelt mit Mundstuhl. Und dann hat es ja damals so ein, oder angeblich, ich kenne es nur aus dem Podcast von denen, einen Skandal gegeben. In der Braustube der Astra Brauerei, hatte ich glaube ich auch schon erzählt. Ah, endlich hat einer eine Kettensäge, einen Freischneider, irgendwas. In der Astra Braustube hat das jemand getragen, also ein Gast. Und irgendeine Dame fand das nicht schön und hat sich dann bei der Security beschwert. Und die haben den Herrn dann hinausgebeten, beziehungsweise den Träger des Shirts, weil sie sich dadurch in irgendeiner Form angegriffen fühlte. Das konnte Mundstuhl nicht verstehen und hielt das für bedenklich, weil man muss ja auch mal so einen Satz sagen können. Das hört sich jetzt wieder an, ne? Man muss ja sowas nochmal sagen können, ne? Man weiß ja, welche Klientel sowas sonst immer sagt und zählt mich jetzt bitte nicht dazu, aber wenn, und da haben die in meinen Augen recht, wenn man gar nichts mehr sagen darf, was eventuell irgendjemand miss- oder falsch verstehen könnte oder was vielleicht Missfallen erregt, dann muss man demnächst auch Zeitungen verbieten, weil da steht mit Sicherheit dann auch irgendein Satz drin, zum Beispiel irgendein Politiker macht seinen Job nicht gut und die Leute, die den immer wählen, die regen sich dann auf. Schulfest, Kindergartenfest, die machen jetzt garantiert wieder Mucke und haben keine GEMA bezahlt. Also, da geht's auch runter, Steffele. Ja, bedenklich. Ich war bei bedenklich. Nein, dann könnte man sich auch angegriffen fühlen, wenn die Meinung, die man ja selbst vertritt, in politischer Richtung, zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich finde den Christian Lindner gut, dann könnte jemand, der den Christian Lindner nicht gut findet, sagen, so, hey, das finde ich aber jetzt scheiße, weil der ist ja schließlich, wie er ist. Ja, dann muss man jetzt die Zeitung verbieten oder nee, das geht so nicht. Hätte sich da jemand irgendwie gegen, weiß ich nicht, Quere oder Leute mit ausländischen Wurzeln oder weiß der Geier was auf, das ist ja eine ganz andere Nummer. Oder hätte einer gesagt, boah, dicke Menschen, dumme Menschen, was weiß ich für Menschen sind scheiße. Kann ich alles verstehen, aber was ist an dem Satz, die Wahrheit ist kein Mobbing, schlecht? Zumal er ja satirisch gemeint ist. Es ist schwierig. Egal. Ich habe mir dieses Shirt gekauft, um nochmal auf den Punkt zu kommen, in 3XL. Hab's dann angezogen und es passt wie, also das Wikinger-Shirt in 3XL, respektive 2XL ist weit dagegen. Womit mich dieser Satz direkt eingeholt hat, nämlich die Wahrheit ist kein Mobbing, sagt das Shirt und meint unterschwellig, TJ, du bist fett. Ja, also werde ich jetzt was abnehmen müssen, damit ich das erfolgreich tragen kann. Und vielleicht hat dieses Shirt und dieser Satz und Mundstuhl mir damit mit dieser Ehrlichkeit sogar ein wenig weitergeholfen. Danke dafür. So, da vorne. Wir sind in einem Wendehammer und möchten zu einem Geocache. Und es könnte sein, dass dieser Weg hier hinunter geht. Wir müssen ja irgendwelche Treppen runter. Steffele, da sind sie auch. Abkürzungs- und Verbindungsweg. Dieser Weg wird im Winter nicht geräumt und nicht gestreut. Benutzung auf eigene Gefahr, Gemeinde Pfarrdorf, der Bürgermeister. Und den gehen wir jetzt runter, denn dort soll sich eine Dose befinden. Und runter ist immer besser als rauf. Da muss ich nicht ganz so schwer atmen. Ich hoffe jetzt ja mal, dass ich mutmaße mal an der Bank, aber oder im Gulli. Das meinte ich jetzt zu meiner Holden bezüglich des Caches. Falls nicht, habe ich Pech. Hier ist tatsächlich der Gullideckel auf. Ich fasse es nicht. Sie liest. Die Holde steht auf der Treppe. Eine Halterung. Ja, soll eine Halterung sein. War im Gulli eingeklemmt. Soll jetzt in die dafür vorgesehene Halterung gesteckt worden sein. Aha. Aber eigentlich sind die Koordinaten da oben. Ja, aber hier ist ja der Gulli. Ja, hier ist der Gulli. Und der ist offen. Und hier ist auch nichts. Könnte was von einer Nerf drin liegen oder so. Aber ich hebe jetzt hier nicht den Gullideckel raus. Bin ich der Honk. Ah, die Holde hat's gefunden. Ich sagte ja die Bank, aber wäre meine Mutmaßung gewesen. Und was ist es in der Regel auch sonst als eine Halterung an der Bank? Vor uns liegt die Schlei und da gehen wir jetzt gleich hin. Da liegt auch ein Bötchen und hier ist es ein wenig windig. Es ist sehr angenehm und ich bin froh, hier zu sein. So, jetzt bin ich vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen. Ich war bei die Wikingers. Genau, und bei dem Shirt, was ein wenig Spack ist für mich. Nun denn, nichtsdestotrotz. Ich werde es anziehen, denn ich bin nun mal dick. Das wissen wir alle, auch die Hörer und Hörerinnen. Ich habe es ja oft genug betont. Und was mir aufgefallen ist, ich bin nicht der Dickste. Bei dem Event haben wir eine ganze Menge Leute getroffen, die man so kennt aus der Geocaching-Szene aus dem Norden, aber auch aus dem direkten Umfeld bei uns. Sind also einige da. Ist ja auch ein großes Event. Und mit ein paar Freunden wollten wir dann gestern Abend essen gehen. Das hat auch funktioniert. Italienisch in Schleswig. Die Pizza war lecker, war auch recht groß. Wir hatten vorher, also die Holde und ich, hatten vorher Bruschetta bestellt. Als Vorspeise für uns beide, die kam nicht. Das war schade. Aber als wir dann die Pizza bekamen und feststellten, ja, die ist ja doch recht groß, war es im Endeffekt gut, weil ich habe die Pizza nur mit Mühe und Not geschafft. Es war schon ein ordentliches Wagenrad. Nun denn, das ist auch lustig. Ich habe jetzt hier Blick auf die Schlei. Da draußen sind drei Kanuten auf dem Wasser. Also Männlein wie Weiblein oder nur Weiblein. Ich kann es nicht genau sehen. Doch ein Mann. Ich glaube, ein Mann, zwei Damen. Wenn ich sie binär zuordne, das weiß man ja nicht genau. Ist ja auch egal. Und hier unten am Weg steht der Kajakomat. Das ist eine Art Anhänger und da sind eine ganze Menge Kajaks drin. Das wirkt lustig. Das schaue ich mir jetzt mal an. Aber hier oben ist auch eine Bank. Hier könnte man sich auch schön hinsetzen. Was steht denn da unten? Jetzt jederzeit Slip und Kajak irgendwas. Der Kajakomat, auch nicht schlecht. Oben fährt ein Trecker, es ist sehr idyllisch hier. Mit Blick auf den Spielplatz. Wo möchtest du hin? Runter und an der Schlei lang. Ja, aber ich möchte mich jetzt hier mal einen Moment hinsetzen. Das ist ja auch schön hier. Segelschiffchen. Die einen fahren mit Motor raus. Ein paar fahren mit Segel rein. Es ist hier sehr angenehm zu sitzen, es gefällt mir. Da drüben ist ja dieser, also auf der anderen Seite in Schleswig, ist dieser Viking-Turm. Es ist so ein, wer es nicht kennt, ein Hochhaus. Kann der Netteste nicht in Frieden podcasten, wenn's dem Bauer mit dem Mähwerk nicht gefällt? Meine Fresse. Bedauerlicherweise kann man in Pfarrdorf nicht einmal in Ruhe an der Schlei sitzen, ohne dass hier irgendeiner rumlärmt. Es ist so traurig. Und das in einem Ort wie Fahrdorf, wo theoretisch der Hund begraben sein müsste. Aber nein, ja, vielleicht kommt hier auch die eine oder andere Bank. Wir gehen jetzt einen Weg am Schleiufer lang, also nicht direkt am Ufer. Es ist noch ein Schilfgürtel dazwischen, aber hier sind Hecken. Man hört das Wasser schon ein wenig schlappen. Ja, schön haben sie es hier, aber wie erwähnt, streckenweise auch laut. Hier ist auch eine Bank, hier könnte ich mich auch hinsetzen. Da hätte ich hinter mir nur einen kleinen Mähroboter, der macht wahrscheinlich nicht so viel Lärm. Setze ich mich hier hin, das ist auch schön. Schön haben sie es hier. Von Schleswig halt Baustellenlärm herüber. Das scheint ziemlich gebaut zu werden auf der anderen Seite. Und genau auf dieser anderen Seite sehe ich auch eine Mühle. Das eigentliche Event wird morgen dort stattfinden. Es wären, ich glaube, 1,5 Kilometer Luftlinie, ne? Oder 1 Kilometer von dem Hotel, wo wir uns befinden. Das Dumme ist, wir müssen um diese komplette Förde, Schleimünde irgendwie rum. Und zu Fuß wären es dann doch 6,5 Kilometer. Und das möchte ich mir morgen früh nicht geben, weil dann komme ich da drüben schon komplett verölt an. Glücklicherweise geht ab dem Parkplatz am Wikingerdorf in Heiterbu ein Shuttlebus und dann nehmen wir den. Moin. Moin. Oh, hör mal auf, du kommst hier rum. Gerade eben hatten wir noch ein recht kurioses Erlebnis. Wir stehen am Kriegerdenkmal in Fahrdorf und dort liegt ein Multi. Das heißt, es ist ein Mini-Multi. Man muss ein paar Angaben von den Gedenksteinen der Gefallenen ablesen und zu einer Koordinate formen. Und während wir damit beschäftigt waren, hält eine Dame auf dem Fahrrad. Ich denke mal so um die 50 in dem Bereich. Ob wir denn Wanderer wären? Ja, und geschichtlich interessiert uns so. Und dann hat sie uns ja einiges erzählt. Ich weiß gar nicht, wie ich es einordnen soll. Sie sagte, ja, also wenn man sich die Namen so anguckt und ein Stück weiter gäbe es ja noch eine Kriegsgräberstätte, da ständen dann Daten drauf. Wenn man sich das so anguckt, dann sieht man ja, dass einem im Vordergrund was vorgespielt würde, aber wenn man hinter die Kulissen schauen täte, da wäre ja dann noch was anderes. Und ja, wir würden ja alle nur gelenkt. Und wir müssten erwachen. Und das war für mich dieses Zauberwort, wo ich dachte, oh je, erwachen. Ja, und sie würde ja da und da wohnen und sie fährt jetzt nach Hause. Und wenn wir Lust hätten, könnten wir auf einen Kaffee vorbeikommen. Mhm. Ja, sie fuhr dann. Wir sind nicht auf den Kaffee dorthin gefahren, weil ich mutmaße mal, dort hätte ich mir einiges an krudem Gedankengut anhören müssen, beziehungsweise meine Holde auch. Und nein, das wäre es ja dann nicht. Aber es ist schon kurios, einfach mal so in einem Ort wie Fahrdorf in der Richtung angesprochen zu werden. Ich meine, dass zuweilen Leute, die möchten, dass ich erwache, auf einer Domplatte stehen, tun die das eigentlich noch? Also es gibt ja diese Menschen, die mit so einem Heftchen an irgendwelchen Ecken stehen und nichts sagen und nur dieses Heftchen dahin halten. Aber ich glaube, ich tue mir das nicht an. Und als wir gestern, wie ich eben erzählte, waren wir gestern in einer Pizzeria mit Freunden und haben uns dann überlegt, heute ist das Vorevent und nach dem Vorevent gehen wir hier in eine Lokalität, die nicht weit von unserem Feriendomizil entfernt ist. Dann muss ich nicht mit dem Auto fahren, die Holde auch nicht und wir können dann vielleicht auch mal ein Bierchen trinken. Das war soweit der Gedanke. Dann haben wir uns überlegt, wir werden uns da einen Tisch bestellen für 8-9 Personen. Meine Holde hat gleich noch eine E-Mail geschrieben. Aber sie bekam jetzt eben eine Nachricht zurück, dass das nicht möglich ist, weil die sind dort wohl schon ausgebucht für heute. Das ist sehr schade, denn es machte doch einen recht guten Eindruck dort. Man hätte nicht nur mit dem Auto kommen können, sondern auch mit dem Boot. Die haben einen eigenen Anleger. Ja, aufgrund der Nähe wäre es ja recht nett gewesen, aber leider, leider, leider klappt das jetzt so nicht. Tja, mal sehen, wie es dann heute Abend wird. Aber ich werde euch davon berichten. Es ist immer noch Freitag, der 7.7.2023. Wir waren ganz kurz im Fährhaus Essen. Schön war es. Was heißt Essen? Eigentlich wollte man Kaffee trinken. Das haben wir auch gemacht. Und dann gab es da lecker Eis und boah, dieses Kirschsorbet war richtig ein schmackiges Kirschsorbet. Das schmeckte so dermaßen nach Kirsch, ich war begeistert. Und die Kugel Banane, die war so bananig, das hatte ich echt lang nicht mehr. Das war schön. Ja, kann man also gar nicht klagen. Die Holde hat den Flammkuchen. Leider hatte das ja wegen dem Abend nicht geklappt mit dem Tisch. Deswegen werden wir jetzt irgendwie nach Gosch in Schleswig gehen. Ich weiß es auch nicht. Bekannte Freunde haben den Tisch klar gemacht. Aber zuerst ist hier dieses Vorevent fürs Mega. Und während wir zwischenzeitlich, bevor wir zu diesem Event hier gegangen sind, auf dem Zimmer gewartet haben, kam doch just unweit am Altenheim die Hadebier-Spielgruppe, Bläserchor, keine Ahnung. Ich habe das, glaube ich, eingesprochen. Ich muss das mal klären. Vorbei und machte Ramtamtam und Humsasa. Ja, haben sie mich unsanft aus dem kleinen Mittagsnap, Powernap-Schlaf gerissen, aber macht nichts. So, wir sind von Fahrdorf jetzt auf den Parkplatz bei Heiterbu am Hadebianor. Anu, fahr doch mit deinem Auto. Bitte, danke. Am Hadebianor gegangen und der Wagen, den wir schon von gestern kennen, der mit den Tüten, der steht auch schon da. Das heißt, es wird schon fleißig aufgebaut. Theoretisch könnten wir schon hingehen. Es ist 16.35 Uhr und um 17.30 Uhr beginnt das Event. Also eine Stunde vorher ist ja eigentlich Usus. Dennoch, weil wir hier einen Cache gesucht haben und ein bisschen durch die, ja, ich will sagen, schwülwarme Botanik gelaufen sind, sitze ich hier auf einer Bank und klinge ein wenig ab. Der Schweiß muss trocknen, die Salzkruste auf den Shirts auch und die Riemen vom Rucksack und dann geht's gleich weiter. Zum Event, das als kurzer Zwischenstand und sind sehr viele Kescher begegnet, aber auch Kinder und im Wald hängen hier überall Luftballons rum. Wenn ich jetzt überlege, dass hier die Kindergilde irgendwie unterstützt worden ist in Fahrdorf und dass hier eine Schule dieses Geocacher-Dänen, sieht man am Zeichen auf dem Auto, dass hier eine Schule, so eine Grundschule, ein Abschluss-Event hatte, auf jeden Fall, ne, laute Musik, ihr habt das ja eben vielleicht ansatzweise gehört. Und da schon der nächste kommt, mache ich jetzt mal Schluss. Ich weiß nämlich nicht wirklich, was hier alles noch abgeht. Bis später mal. Abends waren wir dann noch lecker essen. Mit Freunden. Bei Gosch. Bei Gosch in Schleswig, das hat nichts mit dem Fisch-Gosch von Sylt zu tun. Da gab's leckeres Essen, eine super nette Bedienung. Man konnte eigentlich überhaupt nicht klagen. Es wurde sich super um uns gekümmert, also da gehe ich definitiv mal wieder hin. Und abends fielen wir dann doch recht platt ins Bett und hatten dann gar nicht mehr so viel Zeit bis zum nächsten Tag, denn es sollte ja relativ früh losgehen. Ich brauche immer so ein bisschen Vorlauf, weil ich ja so ein alter Mann bin und meine Marotten habe, egal. Auf jeden Fall am nächsten Morgen 7 Uhr gefrühstückt, dann noch ein paar Sachen vorbereitet und irgendwann wurden wir dann von Freunden mitgenommen, als Shuttle quasi, und brauchten so nicht bis zu Odin laufen. Und also Odin ist eine Gaststätte, vor der sich eine Bushaltestelle befindet in Heiterbu. Das sind ungefähr 2,2 Kilometer, 18 Minuten zu Fuß. Und das morgens, wenn es schwül ist, dann bist du ja schon geschwitzt. Nein, die Freunde nahmen uns mit und das war auch sehr schön. Und so kamen wir dann nach Schleswig zum Ort des Geschehens. Wir waren selbstverständlich viel zu früh da. Es war so gegen 9. Das Event sollte um 11 Uhr starten. Dazu erzähle ich, glaube ich, nachher noch so einiges. Aber schalten wir mal rüber zum Eventtag. Ja, Odins Schenkel. Es gibt hier eine ganze Menge Leute, die mit gehörnten Häkelwollmützen durch die Gegend laufen. Manche haben auch Plastikhelme mit Hörnern an. Dabei weiß man ja schließlich, dass echte Wikinger früher nie diese Hörnerhelme getragen haben. Das ist so eine Wiki-Legende, wie auch immer. Ende des Eventgeländes, Bauzaun, Kinderbelustigung, Stelzenlaufen, irgendwas mit Ringen. Und eine ganze Menge Menschen stehen an einem Punkt. Warum, weiß ich noch nicht. Das gucke ich mir jetzt mal an. Merken wir uns für später. Ach so. Und dann waren ja da diese Geocacher, Vlogger, Blogger und Podcaster, die sich auf die Bühne gestellt haben, um zu gucken, was da passiert. beziehungsweise um sich selber vorzustellen, was sie machen, wie sie es machen und anzukündigen, dass es nachher einen Live-Podcast um 14 Uhr auf dieser Bühne geben wird. Leicht absurde Geschichte, aber jedem das Seine. Und mir das meiste. Die Podcasting-Geschichte auf der Bühne hat der Kollege Debudi, der Jörg, von der Schweigenden Mehrheit 2,5 ein Stück weit aufgenommen und tatsächlich bin sogar ich da ein wenig drauf zu hören. Leider musste ich teilweise sehr schwer atmen, weil ich diesen Deich raufgekrochen bin. Also man verzeih mir bitte die schlechte Tonqualität des Kollegen, aber er hat's halt mit dem Handy aufgenommen. Und wäre ich nicht dabei gewesen, hätte es was werden können. So müsst ihr euch leider mit dem zufrieden geben, was man hat. Wer die ganze Geschichte hören möchte, also jetzt nicht die ganze Aufnahme, aber auch die Buddies, Jörgs höchstpersönliche subjektive Ansicht über dieses Event sollte sich vielleicht dessen Sonderausgabe über bei die Wikingers anhören. Überall dort, wo es schicke Podcasts gibt, sprich einen RSS-Feed oder bei d-buddy.de. Keine Podcaster da. Tja, fragt man sich, wann es losgehen soll. 14 Uhr sollte es eigentlich da. Schon ein bisschen schräg hier. Was haben wir? Wir haben Stromausfälle in den Foodtrucks, das ist der absolute Knaller. Seit wann denn? Kaum sind die Falafel drin, zack, Stromausfall. Kaum sind diese Bulgurbällchen drin, zack, Stromausfall. Kaum sind die Fritten drin, zack, Stromausfall. Das ist eine Katastrophe. Baba kriegt keinen vernünftigen Strom. Also als würde da dauernd einer irgendwie was... Nein, ist aber auch bei anderen so. Es ist eine Katastrophe. Und hier, wo wir Live-Podcast haben, hier ist Strom, hier bräuchten wir keinen. Nee, hier bräuchten wir echt keinen. Aber da sitzen jetzt haben sie es geschafft. Wie viel haben wir jetzt? 14.05 Uhr? Um 14 Uhr wollten sie anfangen. 14.05 Uhr, jetzt sind immerhin ein paar Podcasts auf der Bühne. Angefangen hat es allerdings immer noch nicht. Ich weiß gar nicht, wer die vier so genau sind. Mitte ist Cash-Frequenz. Serah sitzt ja. Also zentral, weil er am wenigsten Ahnung hat, vermutlich. Bei vier kann man nicht zentral sitzen. Das ist ja mehr so. Ja, stimmt. Jetzt ist also von hier aus. Ja, bei seiner Breite wirkt er aber zentral. Links zentral, von ihm aus gesehen sitzt er mehr rechts. Ich weiß wer nicht, ist denn der ob Linke? Das ein politisches Statement sein könnte, aber wir lassen das mal außer Acht. Aber wer ist der Linke? Der Linke? Du meinst der Rote? Nee, dann nicht. Also nicht Pinibaldi. Nee, ja. Der ist das. Weiß ich Frank nicht. Hier vom Podcast hier? Oder? Ich habe keine. Ja, könnte sein. Also ich kenne die alle nicht. Nee, ich habe die alle mal gesehen, aber so lange her, dass ich es echt nicht weiß. Also in der Mitte sitzt jedenfalls die Cash-Frequenz zu zweit. Und das andere beide ist, glaube ich, der Podcast hier rechts und links. Das aber wer sein. Da wer ist, weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt mein Opernglas nicht mit, sonst könnten wir gucken. Die haben alle was auf der Brust. Da ist kaum was zu sehen. Hier sind so viele Zuschauer. Oh, ist auch gut geplant alles. So viele Zuschauer vor uns, ist ja kaum was zu sehen. Oh ja, nee, also es läuft rund. 14.06 Uhr und wir haben immer noch nicht angefangen. Einer fotografiert. Achso, jetzt damit wird das Publikum gerufen. Die drei Groupies, die noch im Mittelfeld standen, gehen zur Seite. Nein, einer sucht sich einen Platz. Ziemlich weit vorne. Die hat sich nicht geplatzt, die ist gestorben. Meine Hold ist auch schon da. Ja. Man hört kaum was, weil jetzt, ich weiß nicht, was das soll. Das soll wohl Thors Hammer sein. Und jetzt kommen die Leute alle her, weil sie denken, jetzt kommt was Spannendes und gleich werden sie einen Live-Podcast erleben. Dann gehen sie wieder, wollen wir einfach retten. Wenn ich jetzt diese Gebärdensprache könnte, eine Dame macht also, ja. Intoniert quasi mittels Händen das Ganze in Gebärdensprache. Ja. Und jetzt macht sie aber die ganze Zeit wahrscheinlich gar nicht. Gerade die Musik. Ja, aber sie macht die Zeit jetzt gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum sie die nicht unten rechts hinstellen, weil so irritiert das immer so. Ich gucke da hin und eine hampelt auf der Bühne rum, als wenn sie tanzen würde. Also gar nicht böse gemeint, sondern es wirkt echt, das irritiert mich vom Auge her einfach. Ich gucke da hin und irgendwas zappelt die ganze Zeit. Also seltsam. Also quasi wie bei Phoenix. Ja. Im Fernsehen. Ja, genau. Ja. Die würde ich irgendwie dezenter unten rechts hinstellen oder so, im Schatten. Das Display geht nur aus. Okay. Ich hoffe das jedenfalls. Vielleicht habe ich auch am Ende überhaupt nichts aufgenommen. Das werde ich am Ende sehen. Ich habe hier seit gestern nehme ich immer mal so kurze Stücke auf, ja. Wenn ich irgendwas sehe, was mir auffällt. Und jetzt hoffe ich ja, dass dieses elende Gebammer endlich mal aufhört. Wir haben jetzt 14.07 Uhr und der 14 Uhr Podcast hat immer noch nicht angefangen. Also irgendwie läuft so mittel. Skandale, Skandale, Skandale. Ja, ich mache jetzt mal Stopp jetzt. Ja, hallo zurück hier auf der Bühne. Wir kommen zu einer absoluten Uraufführung. Das ist für uns alle neu, wie ich jetzt gerade erfahren habe. Ja, einmal für dich, noch nie gedolmetscht, ein Podcast. Ja, das ist schon gelogen. Und für euch ein Live-Podcast auch das erste Mal, richtig? Für euch alle? Ja. Für alle, okay. Das ist doch Quatsch. Ja, und ich habe schon gehört, schon gemacht, eins fiel ganz besonders. Und Hatti war der Vorgänger von denen. Ja. So sieht's doch aus. Also das ist jetzt sehr den haben wir so schnell leider nicht organisieren können. Genauso fehlt im Moment noch Sören, der Blutsäufer. Aber wenn wir den irgendwo finden, ihr dürft ihn gerne entern und hierher bringen. Das ist bei den Wikingern so üblich. Kein Problem, wird versklavt. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wir starten mit dem Podcast und ich übergebe euch das Wort. Podcast? Viel Spaß. Podcast. Wie gerade von mir schon erzählt hat, das allererste Mal, dass wir das live haben wir doch schon früher mit angefangen. Publikum. Wenn ihr uns gerade noch nicht gehört habt, in der Vorstellung um 12, mein Name ist Dirk, das kann sich selbst vorstellen. Jetzt mal. Ach, der ist der links, siehst du, ist der von Cashwood, hörst du gar nicht vom Podcast. Fahrt wer dicht daneben. Den kenne ich optisch gar nicht. Zu Hause? Das macht für den Hörer. Mit dem Headset auch. Von Frank und ich sitzen natürlich mehr, das ist die richtige Richtung, gib mal mehr Gas. Stell mir bei euch vor. Stell mir das gerade ja, vor. Ihr habt halt die räumliche Entfernung, damit wir uns auch gegenseitig sehen können, quasi sehen auf Kameras umzustellen. Lern was. Eigentlich war die Idee, nur damit wir uns drei sehen können. Mittlerweile ist dann irgendwie mal mehr was schlecht und weniger Twitch draus geworden. Moin. Es ist Sonntag, der 9., wie meine Holde sagt, der 9. Juli 2023. Wir befinden uns in Neukrug, wie auch immer, in der Nähe einer Bundesstraße, denke ich. Die macht eine ganze Menge Lärm. Das tut mir jetzt leid, aber wir gehen da unter einer Brücke durch. Hier sind sogar ein paar schöne Häuschen mit Solar. Die Sonne brennt schon unbarmherzig vom Himmel. Es ist 20 vor 10 und irgendwann um 11, glaube ich, bin mir nicht sicher, gibt es hier das Abschlussevent von Beide Wikingers. Fazit zu gestern, es war schön, wieder alte, bekannte Freunde zu treffen, die man ewig lange nicht gesehen hat und doch wiedererkannt. Wir haben einen sehr netten Tag verbracht, sind abends noch was essen gegangen, die Veranstaltung selber. Ich habe ein bisschen getrötet. Ich komme jetzt in die Unterführung, das klingt schön hohl. Huhu, huhu, huhu, kuckuck, kuckuck, kuckuck. Hier ist aber nur Straße, ne? Nicht irgendwie... Nee, hier ist Straße. Kommen wir da auch noch irgendwo in den Wald? So, da vorne rechts irgendwo? Da vorne rechts, ja, da wo, wo die Dose liegt. Ah, dann gehen wir doch mal dahin. Uns hatten Freunde vom Hotel mitgenommen zum Parkplatz in der Nähe des Eventgeländes. Wir hatten geschickterweise auf der anderen Seite der Bucht gebucht. Das wären 7 Kilometer zu Fuß gewesen. Die wollte ich dann morgens doch nicht laufen. Dann wäre ich komplett vollgeölt da angekommen. Das hätte wenig Zweck gehabt. Aber auch so war es ziemlich warm und das mit dem Ölen war so ein Ding. Naja, wir waren vorher noch etwas cachen. Dabei sind wir am Dom vorbeigekommen. Ich habe mir den mal angeguckt von innen. Sehr schön. Teilweise im, ich nenne das mal Kreuzgang, schräge Wände. Sieht total kurios aus, aber die haben einen Altar geschnitzt, so ein Aufklappaltar, paar Meter hoch, paar Meter breit, vom Feinsten, sieht so edel aus. Also wer zufälligerweise in Schleswig ist, sollte sich den mal anschauen, vorausgesetzt, er ist interessiert in Kirchenarchitektur. Lohnt sich aber. Was war noch? Nach dem Cachen sind wir zum Eventgelände. Wir waren auch vorher schon mal dran vorbeigekommen, konnte schon sehen, wie groß und weitläufig das ist. Wo ungefähr die Buden aufgebaut sind, es ist ja flach da und sehr gut einsehbar, da nur durch einen Bauzaun abgegrenzt. Und selbstverständlich war noch zu, war ja erst 10. Die Pforten öffneten sich um 11, beziehungsweise sollten sich um 11 öffnen. Dann habe ich mir noch ein schattiges Plätzchen gesucht, das war ein wenig abseits. Und war die einzige Bank, die noch frei war mit Schatten, weil zufällig Leute aufgestanden sind, die dort saßen. Da saß ich dann alleine. Die Holde wollte zu einem bestimmten Stand irgendetwas abgreifen. Und ich hatte keinen direkten Blick auf den Eingang. Deswegen mutmaßte ich und deswegen twitterte ich auch um kurz nach 11, dass die Pforten sich geöffnet hatten, hatten sie aber schon viel früher, wie meine Holde mir erzählte, nämlich schon um 20 vor. Stein 52. Was weiß denn ich? Hier ist ein Holzpflock. Und hier ist eine Kescher-Autobahn. Und hier ist ein Stein mit der Nummer 52. Ja, und dahinter steckt ein Paddling. Wer hätte es gedacht? Da warte ich doch mal auf die Holde. Die hat nämlich Handschuhe dabei. Ich will mich jetzt nicht einsauen. Ich bin so ein Etepitete-Kescher. Ja, könnt ihr mal gucken. Meine Handschuhe sind im Auto und da steht auf dem Parkplatz. Ja, so ist er nun mal. Der dicke alte Mann. Was wollte ich noch? Ja, die Pforten öffneten sich also laut meiner Holden schon so ungefähr um 20 vor 11, weil da war halt schon ziemlich Andrang. Und das hat man dann auch noch nie gesehen. Meines Wissens, dass bei so einem Event die Pforten vorzeitig geöffnet wurden. Der dicke alte Mann deutet still mit dem Finger in Richtung des Steins zu Fuß. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Stopp! Haha! Ja, sie hat ihn. Und das konnte ich halt nicht sehen, weil ein Baum in so einem Kanal mitten im Weg lag. Und ich saß da auf der Bank im Schatten, harrte der Dinge, die da kommen sollen. Und da kam auch was, nämlich da waren Leute. Eine braun gebrannte Dame, was heißt Dame? Frau, um die, es ist jetzt schwer zu schätzen, 30, schlank, gut trainiert, Sonnenbrille, Käppi und ein Herr, tätowiert, auch braun gebrannt, Sonnenbrille, Käppi auf Fahrrädern. An den Fahrrädern waren Anhänger montiert und an den Anhängern oder auf den Anhängern Fahrradtaschen, relativ große Fahrradtaschen, Marke sage ich jetzt nicht. Und dort wurden Fotos gemacht am Weg. Das heißt, ich sitze da auf der Bank und vor mir rauf, runter, drehen, rauf, runter, drehen, rauf, runter, drehen. Die beiden Protagonisten auf ihren Fahrrädern. Und immer wenn sie am Querweg vorbeikamen, wurden Fotos gemacht. Fotos mit ich guck nach vorne, Fotos mit der Tasche in blau, Fotos mit der Tasche in rot, Fotos mit der Tasche in schwarz, Fotos in der Tasche mit rot, weiß, grau. Ich weiß es nicht. Immer wenn sie am Querweg vorbeikamen, wurde dann die Tasche getauscht, dann fuhren die runter, drehten, kamen wieder rauf, drehten hinter meiner Bank, kamen wieder runter. Das war total klasse. Dann bekamen sie Anweisungen vom Fotografen. Ich musste so lachen. Die mussten auch so lachen. Es war lustig. Ja, Kescher zogen an mir vorbei. Bekannte Kescher, weniger bekannte Kescher. Irgendwann, als es auf die 11 Uhr zuging, wurde es dann richtig stürmisch. Und dann ebbte das so ein bisschen ab und ich dachte, naja, jetzt kannst du auch mal da hingehen. Kam auch sofort rein, das war also gut organisiert. Und es war doch ein sehr großes Eventgelände. Und die ganze Menge Leute, die dann da waren, die verliefen sich da auch ziemlich drauf. Also es war jetzt nicht so, als würde man in so einer vollbesetzten Halle stehen, sondern es war alles sehr locker aufgebaut mit den Zelten und Pavillons, Getränkewagen. Wo müssen wir lang? Links, rechts, geradeaus. Also von da kommen wir mit Sicherheit Richtung Eventgelände. Das könnte ein größerer Bogen werden, aber... Ja, wir probieren das einfach mal, was auch immer mehr die sagt. Ja. Wir sind nämlich immer noch auf der Straße. Ah, okay. Ja, dann sind wir auf der Straße. Also es verlief sich ziemlich. Interessant ist das Highlight an der Geschichte. Wir hatten ja das Vor-Event, dann hatten wir das Vor-Event. In beiden Fällen war die Orga vor Ort mit einem großen Anhänger. Auf diesem Anhänger die Wagen, diese Rollwagen, in denen man theoretisch Blumen, Holzpaletten stapeln kann. Diese Kisten tragen, ich weiß nicht, wie man sie nennt, ich komme gerade nicht aufs Wort. Mit den ganzen Tüten, nee, diese, wenn du Obst in so Stiegen, Stiegen heißen die. Ne? Also in Stiegen waren die Tüten schön sortiert nach Anmeldung, also Buchstaben des Namens, denke ich. Hier ist ein Privatweg, das ist der falsche Weg, dann gehen wir wieder zurück. Und das waren einige. Und es wurde jedem, der es wollte, schon sein Begrüßungspaket oder seine Bestellung ausgegeben, mit einer kleinen Ausnahme, die VIPs. Denn die Personen, die das VIP Paket bestellt hatten, bekam das erst am Eventtag. Das heißt, alle anderen konnten sich das Zugangsbändchen und allen Schnickschnack schon im Vorfeld abholen, die VIPs aber nicht, weil, wie ich hörte, die Coin erst an diesem Tag veröffentlicht wurde, diese besondere Coin. Und deswegen gab es für die das Bändchen und alles erst am Eingang des Hauptevents. Darf ich kurz dazwischengrätschen? Ob sie das Bändchen nicht kriegen, würde ich jetzt nicht so unterschreiben, das weiß ich nicht. Ich glaube, der Kollege hat da nichts gekriegt. Okay. Also so wie ich das verstanden habe, ne, kriegte der nichts auf den Vor-Events. So, egal. Also es gibt zwei Tische, eine Meinung oder ein Tisch, zwei Meinungen oder ein Weg, zwei Meinungen, wie auch immer. Sie warf es ein. Kann sein also, dass ich Unrecht habe, macht aber nichts. Es ist ein Event von einem Spiel. Alles kein Problem. So, das war so das Erste, wo ich mir dachte, dann, was war in diesem VIP-Paket drin? Es gibt jetzt nur eine Menge VIPs, die wissen es mit Sicherheit besser. Aber das Highlight war halt diese tolle Coin und eine Möwe. Die GCHN-Möwe und die GCHN-Möwe aber nicht, wie man sie kennt, mit Südwester, sondern mit Wikingerhelm und Schwert. Das Ganze in einem personalisierten Rucksack. Der Name stand drauf oder steht drauf. Und weißt du sonst noch, was da noch drin war? Ja, das Horn. Das Horn. Genau, das Horn. Es war ein Plastik-Trinkhorn mit Halter. Jetzt gibt es hier Mücken. Ja, ich merkte hier, dass hier irgendwie was kam, aber... Echt? Dann sollten wir uns vielleicht mal hier wegbemühen. Ja, ist ja schön. Endlich mal nicht ich. Ich weiß jetzt nicht, wo das hier hingeht. Ist hier gleich Schluss oder? Oder gehen wir zurück auf den Weg? Weil das kommt mir hier alles sehr komisch vor. Gut. Weil hier ist nämlich Feuchtgebiet und Feuchtgebiet heißt, hier gibt es Mücken ohne Ende. Das ist ja wie in Bayern hier, TM. So, also ein Trinkhorn und wie lang wird das gewesen sein? 30 cm oder was? Musste ja auch in den Rucksack passen. Und irgendwie war es innen klebrig. Das weiß ich deshalb, weil ein Kollege hat das mal ausgepackt, drin rumgegriffelt und stellt es eben fest. Ja, was auch immer. Ob der Weichmacher rauskam, ich weiß es nicht. Das war dieses tolle VIP-Paket und irgendwo war ich froh, es reimt sich sogar, dass ich mir das geschenkt hatte. Wie auch immer. Die ganze Geschichte muss ja irgendwie supported werden und wer das macht und wer das möchte, ist ja okay. Wir haben unsere Coins und da sind wir auch mit zufrieden, weil die sind nämlich wirklich sehr, sehr schön geworden. Also die gefallen mir richtig, wenngleich ich auch nicht mehr der Mensch bin, der sich dauernd Coin kauft, aber das hatte ich ja früher bekanntlich schon mal übertrieben. Da bin ich eigentlich von weg, weil der Wert ist ja eh nur ideeller Natur. Also es ist keine Wertanlage oder so. Aber ich empfinde die als sehr gelungen. Auf dem Eventgelände selber, wie schon erzählt, eine Menge Leute getroffen. Dann war wann war es? 12? Ich meine um 12 gab es, also vorher war wahrscheinlich irgendeine Ansprache, die habe ich nicht mitbekommen. Und um 12 waren dann Podcaster auf der Bühne und Blogger, die sich dort mal vorgestellt haben, unter anderem Cashfrequenz, bei denen werdet ihr sicherlich irgendwas über dieses Event hören. Podcast, also Kreis Steinfurt, bei denen werdet ihr mit Sicherheit auch etwas hören. Und eine Bloggerin, ich weiß jetzt nicht, wer es war, ich habe es nicht genau mitgekriegt, könnte Kati gewesen sein, keine Ahnung. Die üblichen Verdächtigen eben. Wer nicht auf der Bühne war, war ich. Der Esel nennt sich zuerst. Die schweigende Mehrheit und einige andere, die aber vor Ort gewesen sind. So, in dem Zusammenhang wurde auch angesagt, dass um 14 Uhr ein Live-Podcasting auf der Bühne stattfinden sollte, was es, wie es sich nachher herausstellte, auch tat. Cashfrequenz und Podcast ST, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, in Gemeinschaftsproduktion, haben ein wenig über das Podcasten erzählt. Ich bin da über den Anfang nicht hinausgekommen. Es war mir jetzt nicht so neu, dass ich sagte, da werde ich jetzt viele Inspirationen draus oder Erkenntnisse draus gewinnen können. Aber für Leute, die das eben so nicht kennen oder die bislang noch keine Podcasts über Geocaching gehört haben oder die vielleicht sogar gar nicht wussten, dass es in der Richtung Podcasts gibt, war das mit Sicherheit auch interessant, möglicherweise. Zwischendurch, habe ich jetzt was gestochen gehabt? Oder? Würde mich wundern, wenn nicht. Es juckt auf jeden Fall. Ach, ich weiß es nicht. definitiv, es gab einige Verpflegungsbuden, Fischbrötchen gab's, arabische Spezialitäten gab's, Krebs gab's, Eis gab's, ach, alles Mögliche. Irgendwo gab's sogar, ich glaube, Bratwurst, Slush-Eis gab's, genau. Und Getränkewagen. Ja, genau, und Getränkewagen. Und die Getränkewagen, da gab's auch so eine kurze Begebenheit. Wir genehmigten uns ein Radler einer hier oben bekannt ansässigen Brauerei. Und es sollte kosten 4,50 Euro die Flasche. Dann sagte man aber, also 2 Euro waren dafür Pfand. Und dann sagte man uns, ja, nee, doch nur 4 Euro, weil das ja ein Mischgetränk ist und kein Alkohol. Ach so, ja, dann haben wir die 4 Euro bezahlt pro Flasche und nachher dann die 2 Euro wiederbekommen. Und als ich dann später nochmal zu dem Stand gegangen bin, kostete sie 2,50 Euro. Dann sagte ich, das wäre aber vorher Mischgetränk gewesen. Aber da waren die Kollegen wohl ein bisschen falsch informiert. Und wir haben tatsächlich beim ersten Mal Geld gespart. Das war schön, wie auch immer. Doch jetzt ist der Stich sichtbar, Drecksvieh. Ja, wie auch immer, wir gehen wieder durch den Tunnel, ihr hört das. Beziehungsweise unter der Unterführung her. Wir haben uns für die orientalischen Speisen entschieden. Wir kannten diesen Foodtruck schon vom eigentlichen Geschäft, was in einem nahegelegenen Industriegebiet betrieben wird und sind da ja vor einer Weile schon mal essen gewesen und waren recht begeistert. Es war auch gerade ziemlich wenig los, deswegen haben wir uns da angestellt. Aber es gab Probleme, denn wie wir hörten, ist zum wiederholten Male der Strom ausgefallen. Und es ist natürlich blöd, wenn du Pommes oder Kibbeh oder was auch immer in der Fritteuse hast und der Strom fällt aus. Da kommst du nicht wirklich weiter und das Essen kommt auch nicht auf Temperatur. Das war dann ein etwas längeres Warten und die Schlange hinter uns wurde auch dementsprechend immer länger. Und das war nicht so toll. Also wir wissen nicht, woran es lag. Aber es war nicht nur dort so, sondern wohl auch an einigen anderen Ständen, dass dort der Strom öfter ausfiel. Die Orga hat sich aber zeitnah gekümmert. Das ist wichtig, ja. Die Orga hat sich zeitnah gekümmert und das lief dann auch. Aber das half uns in dem Moment nicht weiter. Naja, Kleinigkeiten. Was aber positiv zu erwähnen ist, zudem, es gab da diverse Toilettenwagen. Und diese Toilettenwagen waren sehr sauber. Das kann man nicht anders sagen. Die wurden dort regelmäßig geputzt. Das war schon sehr schick. Was ich noch nicht kannte, waren Trippelurinale, ich nenne die jetzt mal so. Stellt euch einfach vor, ich weiß ja nicht, vielleicht kennt die auch irgendjemand schon aus der Hörerschaft. Das ist eine Anliegerstraße. Könnte ja sein. Aber wenn die hier ihre Runde gegangen ist mit ihrem Hund, es ist so eine Dame in einem kurzen blauen, ja, in einem kurzen Minikleid. Haha, ich bin wieder schlau. Mit Hut und Earpods. Die, nee, wie denn auch, wir saßen ja eben im Auto, die eben mitten auf der Straße spazierte. Wir kamen im Auto, mussten warten, bis die mal irgendwann den Randstreifen fand. Dann ging sie über so ein kurzes Wiesenstück rüber auf die andere Straße, die an einem Parkplatz vorbeiführte. Und wir fuhren wieder hinter ihr her, bis sie mal den Randstreifen fand. Also es war schon, ja, sie hat auch einen langen Stock dabei. Vielleicht, um auf Autos einzuschlagen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall schwierig. Wo war ich? Bei den Toilettenhäuschen. Die waren super sauber, kann ich nicht anders sagen. Und dann kamen wir, also wir waren so gerade beim Essen und ich offerierte meiner Holden, dass ich da doch ein Bedürfnis hätte. Und sie sagte, ja, also da gäbe es Toilettenwagen und diese Dinger, diese, ich nenne sie Trippelurinale. Stellt euch vor, ihr habt eine kreisrunde Fläche. Und diese kreisrunde Fläche unterteilt ihr in 3 Buchten in Richtung Zentrum. Dann habt ihr also quasi 3 Zwischenwände. Aber vorne ist halt, also das Ganze ist in Radien angeordnet. Deswegen 3 Buchten, nicht Dreiecke. Und da ist halt die Möglichkeit, hinein zu urinieren. So, in der Mitte der Bucht. Nur diese Teile standen eigentlich komplett frei. Das heißt, ich bin auch kein Freund von FKK, deswegen ist das für mich so ein bisschen, ich weiß es nicht. Man geht halt dahin, stellt sich mitten in so einer frei einsehbaren Ecke als Mann in dieses Ding, holt das Gemächt raus und strullt da rein. Gut, man sieht die Männer nur von hinten, weil sie stehen ja in einer Bucht. Ich weiß nun nicht, ob man das so machen muss. Also für mich nicht so dolle. Ich habe mich dann für den Toilettenwagen entschieden. Deswegen weiß ich auch, dass der so schön sauber ist. Und jetzt frage ich mich, ob dieser Schuh, hier steht ein Keramikschuh vor einem Baum. Das könnte auch fast ein Urinal sein. Mach mal Foto, Frau. Das hätte ich gerne fürs Blog. Und vielleicht bin ich da ein wenig genannt. Aber das ist nicht so meins. Auch die Hygiene ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß auch nicht, von diesen Triple-Urinalen. Es ist ja auch so, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt wieder speziell kennzeichnen muss. Aber was denn jetzt? Hier kann man auch parken. Hier kann man im Schatten parken, guck. Vielleicht bin ich ja ein bisschen genannt. Aber die Zeiten, in der man oder in denen man verschämt einfach nur den Hosenschlitz öffnet, das Teil rausholt und dann da verschämt in irgendeine Rinne, ist ja relativ vorbei. Heutzutage ist es ja mehr so, man macht einen Gürtel auf, man macht das Teil hoch, man klappt das alles schwer zur Seite. Und da hat man auch als dicker alter Mann ziemlich wenig Platz in dieser Bucht. Ne? Ich kann mich damit nicht anfreunden. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das drin lasse oder rausschneide. Aber ich meine, man muss da ja mal drüber reden. Ich empfinde diese Teile als nicht sehr gelungen. Außer man ist vielleicht so ein bisschen exhibitionistisch veranlagt oder möchte irgendeinem sein, weiß ich nicht, sein muskulöses Gesäß zeigen, aber nicht meins. Oder man hätte das Ganze hinter so einer Wand, also vielleicht in ein Stoffpavillon gestellt. Hätte man ja machen können, ne? So mit Seitenwänden. Damit nicht jeder guckt, ach guck mal da, der Dicke, der pinkelt gerade. Das wäre ja noch nett gewesen, aber so? Und dann mitten in der Sonne. Und dann stehst du wahrscheinlich da und schwitzt wie ein Schwein. Und überall tropft das von dir runter, während es auch noch... Ach, nee. Also meins ist es nicht. Kommen wir zu was anderem. Wir waren am Reviewerstand. Auch da wurde einem geholfen. Und es gab Bullshit, Geocaching-Bingo. Lustige Fragen für eine Tombola. Also man musste Cacher finden, die bestimmte Aufgaben schon erfüllt hatten. Wie zum Beispiel irgendwann mal Sürströmming gegessen. Weiß nicht, was das mit Geocaching zu tun hat, aber gut. Oder den Full Plate High Grade Level Supermaster im Earth Caching bestanden zu haben oder erreicht zu haben. Oder irgendeinen kennen, der schon mal ein TB zu seiner Bestimmung geführt hat. Oder ein Selfie mit Signal geschossen hat. Ich weiß gar nicht, was da alles noch drauf stand. 250 Caches an einem Tag gemacht. Sowas eben. Meine Holde hatte ja eine Bestellung aufgegeben für uns beide. Dementsprechend gab es einen Bingo-Zettel für uns beide. Das war schade. Was heißt sprechende Menschen und so? Hättest einen haben können. Es lagen in einer Tageskasse noch welche aus. Ach, aber ich habe doch gar nicht an der Tageskasse. Was habe ich mit der Tageskasse zu tun? Ich hatte doch mein Bändel schon 2 Tage. Sagen können, schade, ich hätte auch gern so ein Bolt-Geocaching-Bingo und dann hätte ich dir eins besorgt. Oder ich hätte dir sagen können, wo du dir eins besorgen kannst. Ja, aber warum war das denn nicht direkt in der Tüte, wenn das für 2 Leute ist? Ich meine, war ja klar. Ja, und das ist aber für mich die Frage. Ne? Also das wäre ja schön gewesen, wenn da in eine Tüte 2 Shirts mit unterschiedlichen Namen kommen, dann könnte man sich ja überlegen, möglicherweise 2 Cacher, kann man auch 2 Zettel reinlegen. Ja, aber ich meine, die hat mit Sicherheit andere Probleme. Apropos Probleme, auch so ein Ding. Ich hatte, weiß ich gar nicht, habe ich euch erzählt, ich war ja vor einer Weile hier gewesen, in Urlaub und habe mich da auch zufällig drüber gegriffen. Und habe mich in dieser Zeit auch zufällig mit der Orga getroffen, hier vom Event. Und bei der Gelegenheit haben wir uns die Koppel angeschaut, die zum Event der WOMO-Stellplatz werden sollte. Ich sage werden sollte, denn offensichtlich war es so, dass dort schon einige Leute geparkt hatten. Und dann kam der Herr vom Ordnungsamt. Ich mutmaße, es war vom Ordnungsamt. Ich weiß nur, es kam jemand. Und er hat sich das Ganze angeguckt und hat gesagt, ach so, ja, ziemlich nah am Wasser und so, und da geht alles nicht. Nee, das, nee, so nicht. Und dann hat die Orga mal kurz telefoniert. Und dann hat der Landwirt, von dem man diese, so wie ich es hörte, wie gesagt, kann sein, dass da jetzt Unschärfen drin sind. Der Landwirt, der diese Koppel vermietet hat, mal kurz den Trecker rausgeholt, das Mähwerk dran getütelt und dann eine andere Wiese gemäht, damit man einen Ausweichsstellplatz hatte. Und dann konnten alle umziehen. Mal eben so am, ja, quasi Vor-Event-Tag. Das ist schon der Knaller. Also das ist schon recht reibungslos gelaufen, wie ich finde, dass man mal eben so, wir disponieren kurz um. Also das haben sie super in den Griff gekriegt. Wo wir gerade bei kleinen Pannen sind, es gab Shuttlebusse, unter anderem von einem großen Parkplatz hier, wo auch das Abschluss-Event stattfindet, zum Haupteventgelände bzw. dessen Nähe, und eine andere vom Wikingerdorf Heiterbu, das heißt dem dortigen Parkplatz, auch bis in Richtung des Eventgeländes, weil die einen haben ja auf dieser Koppel geparkt in der Nähe dieses Wikingerdorfs und die anderen Tagesgäste oder so, die sollten nicht im Ort parken, weil es wohl mehrere Veranstaltungen gab und die Parkplätze in diesem kleinen Örtchen Schleswig ja begrenzt sind, sondern auf hier in so einem Industriegebiet auf einem größeren Parkplatz. Und wie gesagt, von hier gab es dann halt auch diesen Shuttlebus. Der Bus von Heiterbu hat morgens früh vielleicht möglicherweise unter Umständen eine Kurve etwas zu eng genommen, ist mit dem Hinterrad an den Bordstein gekommen, was zu einem Scheren und Aufschlitzen geführt hat, in einem großen Knall resultierte, der Fußgänger erschreckte und eine plötzliche Deflation des Rades zur Folge hatte. Dann standen sie da, sind mit ein bisschen Flap-Flap wohl weitergekommen, ein kleines Stückchen. Dann hat man einen Ersatzbus bestellt. Das lief auch relativ zügig. Und die Bekannten und Freunde, die ich in diesem Bus hatte, kamen noch recht zügig zum Eventgelände. Den Bus hatten wir dann abends als Shuttlebus zurück. Das war auch wieder so ein Ding. Wir waren noch essen und dort hat man mir dann die Geschichte erzählt. Und dann haben wir uns überlegt, naja, dann sollten wir uns vielleicht beeilen, zu dieser Bushaltestelle zu kommen. Denn wenn die nur noch einen einzigen Bus haben, der für beide Touren als Shuttle fahren könnte und geplant war ja halbstündige Fahrten, könnte das ja länger sein. Und dann dachte man auch schon so, ja, bei unserem Glück kommen wir an und sehen den Bus noch abfahren und können dann eine halbe oder eine Dreiviertel oder eine Stunde warten, bis es dann weitergeht. Gehen also in Richtung dieser Haltestelle und siehe da, da steht der Bus. Und dann wurde der dicke alte Mann ein bisschen schneller und die anderen auch. Aber der Bus, der stand da halt und wartete. Nämlich, dass es 5 Uhr wird. 19 Uhr. Und es war jetzt 10 vor. Aber der Mann, also der Fahrer, der beugte sich mal kurz so vor und es sah für mich aus, als wolle er den Bus starten. Was mich, wie erwähnt, dazu animierte, etwas zügiger zu werden. Ja, und das war zum Ende hin auch gar keine dumme Idee, denn der Bus war klimatisiert. Ach, war das eine Wohltat, in diesem klimatisierten Bus zu sitzen, der nur etwas enge Sitze hatte. Naja, irgendwas ist ja immer. Was ist das denn hier? Ein Entenkopf mit einem Sack dran? Hat hier jemand ein Kind gekriegt? Soll das ein Storch sein? Nee. Also, ist das hier dieser Waldweg oder geht das hier zu dem? Nee, es geht hier zu dem Haus. Wir müssen gleich noch gucken, ob wir noch irgendwo abbiegen können. Die Straße nicht. Ja, aber die eine Dame ist doch hier einen Waldweg gegangen. Der muss auch hier wieder rauskommen irgendwo. Irgendwo durchs Haus. Das hier ist es nicht. Wie auch immer. Ja. Wir müssen nach Osterdiek. Aha. Dann gibt es bestimmt auch einen Norderdiek, Westerdiek und einen Süderdiek. Sonst macht ja Osterdiek keinen Sinn. Das mag sein. Oh, da oben ist die Straße, dann mutmaßlich, ich würde das hier gleich an diesem Maisfeld vorbei abgehen. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich hier aus diesem Schatten raus will. Haben wir denn jetzt? Ein paar Schritte haben wir ja schon. Ja. So, die Hälfte der Tagesration. Da ist das Frühstück ja ganz gut eingestielt. Heute Abend. Packen wir ein bisschen Öl. Das tut mir leid. Das ist ein großer Leid auf die Welt. Also mich hat hier eine richtig fiese erwischt. Ansonsten geht's. Du hast eine lange Hose an. Ja, aber was hat denn das damit zu tun? Die sind ja alle im Bann. Ja. Aber warum hast du mehr Pocken an den Armen als ich? Weil ich in die Geocache-Ecken renne und zu den anderen Ecken. Ah, okay, ja, das ist natürlich ein Argument. Ich stehe ja nur auf der Straße, genau, und öle da. Als im Wald. Da ist ein Hauch Wind. Ja. Mücken mögen keinen Wind. Wärst du mitbekommen, hätte ich das Problem. Das so ganz kurz zu den Erinnerungen. Eine Sache vielleicht noch zum Vorevent. Am Vorvorevent und am Vorevent. Und das haben einige Leute gesagt, gab es halt nur diesen Tütenausgabewagen und es gab weder einen Getränkewagen noch irgendwie was anderes. Und das fanden einige Cacher dann als nicht so gelungen. Wobei ich ja verstehen kann, dass das eher so eine, ich hole mir schon mal meinen Kram ab, damit ich am Hauptevent nicht so viel anstehen muss oder damit es dann da halt schneller geht. Nicht unbedingt, dass man da stundenlang noch zusammensteht und klönt, weil man sieht sich ja eigentlich am Haupttag. Aber das waren so die einzigen großen Klagen, die ich hörte. Insofern scheint es ja recht gelungen zu sein. Darum. Es läuft zwar meinem Lieblingsevent noch nicht den Rang ab, aber es rutscht ganz weit nach oben. Und dein Lieblingsevent war? Maie im Saarland. Maie im Saarland. Mhm. Okay, ja, das war auch schön. Das war auch vom Hotel her sehr nicht schön. Ganz so wahr. Ja gut, ich meine, ein Hotel zu haben, wo du eigentlich nur rausfällst direkt aufs Eventgelände, ist natürlich schon klasse. Aber das hatten ja einige Cacher hier auch. Ja. So 400 Meter. Ja, wir hatten 200, okay. Aber dafür hast du natürlich dann auch den Lärm abends noch, ne? Da wir mit Lärm gemacht haben, wäre das ja egal. Das war eine schöne Zeit. Da gab es auch schöne Skandale. Ja, ach, damals. Ja, aber war insgesamt, jetzt wird's laut, klasse, mal wieder die Leute getroffen zu haben, die man lange nicht sieht. Ach, und das Wichtigste habe ich ja noch gar nicht gesagt. Nein, bleib mal im Schatten. Das Wichtigste, Leute, ich habe es aber schon getwittert und es wird sich wohl auch rumgesprochen haben, es gibt kein Project, also derzeit nicht. Die Anmeldeslots sind ja noch geöffnet. Aber was ich persönlich so ein wenig, ich sag's mal so, es gibt ja Mr. Project, also eine Person, die maßgeblich über das Wohl und Wehe von Project Events entscheidet. Und es gibt da auch ein Team, ein Project Team, was sich früher mal aus anderen Leuten zusammengesetzt hat als jetzt. Aber Mr. Project himself war ja vor Ort mit zwei anderen Kollegen, die seit dem Beethoven-Mega-Event doch recht bekannt sind und die man auch so ziemlich auf jedem größeren Event trifft. Und diese drei nun standen auf der Bühne und ich hatte mir im Vorfeld schon überlegt, wer wird sich wohl für das nächste Jahr als Project gemeldet haben. Eigentlich liegen keine großen Anmeldungen vor, meines Wissens, aber was weiß ich schon. Und vor Ort hat auch nur ein Team Werbung für ein Event gemacht, aber das ist 2025. Stellte sich also die Frage, wer wird nächstes Jahr Project? Und eigentlich gab es da keinen. Was werden sie sagen? Und dann stehen die drei Protagonisten nun auf dieser Bühne und Mr. Project himself sagt nichts, sondern lässt einen anderen für sich sprechen. Was dazu gesagt wurde von offizieller Seite aus, war, dass es halt derzeit kein Event gibt, was den Kriterien Familienfreundlichkeit oder was weiß ich, was da noch zukommt, des Project-Gedankens entspricht. Nun, soweit ich weiß oder was man weiß, je nachdem, wen man fragt, ist es so, dass die Entscheidungskriterien, wer Project wird oder werden kann, ähnlich transparent sind wie der Schufa-Score bzw. die Formel zur Ermittlung des Schufa-Scores. Das weiß Mr. Project himself, möglicherweise auch die beiden Kollegen, die mit dabei sind in diesem Team, aber letztendlich bleiben es Fragen über Fragen. Scheiß Autos. Ja, und das fand ich so ein bisschen meh, weil ich hatte immer so das Gefühl, wenn es darum ging, irgendjemand groß als Project vorzustellen, ja, dann macht das selbst. Aber jetzt, ach, nee. Und mehr ist meines Erachtens dazu auch nicht zu sagen. Das von meiner Seite erstmal zum By the Wikingers Event. Lieber Orga, falls ihr es hört, habt ihr super gemacht. Ich war ein sehr zufriedener Gast. Und das Schöne war, obwohl es so schweineheiß war, war immer ein bisschen Wind und halt einige schattige Stellen, wo man sich abkühlen konnte. Und auch in der prallen Sonne ging es eigentlich ganz gut. Und damit mache ich jetzt mal aus und gehe zum Event. Ja, das Event. Asche auf mein Haupt. Wir haben, ich glaube, noch ein Döschen gesucht oder zwei. Die lagen da zufällig in diesem Industriegebiet rum. Und dann haben wir uns an der Rettungswache in Schatten gestellt. Irgendwann, also wir standen da zu mehreren Keschern und irgendwann kam dann eine Dame raus von der Rettungswache. Die haben wohl gerade Inventur gemacht und haben sich gewundert, was wir da rumstehen, und fragte, ob sie uns helfen könne. Konnte sie nicht. Ich habe ihr dann erklärt, dass wir da nur rumstehen, weil eben gleich ein Event stattfinden wird und weil wir nicht in der prallen Hitze rumstehen wollen und wir wollen noch nichts klauen oder so, sondern halt nur im Moment im Schatten bleiben, was ja den gewissen Vorteil hat, dass sie uns dann gleich nicht helfen müssen, wenn wir am Hitzschlag sterben. Das hat sie dann noch eingesehen und hat uns dann da stehen lassen, freundlicherweise. Ja, und dann kam irgendwann ein Bus und aus dem Bus fing irgendjemand an, etwas auszuladen. Das war Mitglied der Orga. Und dann sind wir aus dem Schatten raus, damit sich dann da jetzt nicht noch mehr Leute hinstellen, und sind zum Event gegangen. Wir haben dort kurz geholfen, das Logbuch, das war so eine Plane, an den Wagen aufzuhängen, also anzukleben mit Ducktape, und unterschrieben denn auch drauf. Ja, und dann war es halt ziemlich warm und irgendwie war da noch ein Cache, und dann haben wir erst noch diesen Cache machen wollen, und eigentlich bin ich ja Zito-Verweigerer, wie alle Leute wissen, wer in meine Statistik guckt, der sieht das auch. Ich hatte wirklich keine Lust, in diesem Industriegebiet Müll einzusammeln, aus den bekannten Gründen, das habe ich ja schon oft genug dargelegt. Ja, und dann sind wir einfach von dieser Cache-Dose zum Auto, mit dem Auto in Schatten, den Wagen ein bisschen runterkühlen und von da aus nach Maasholm gefahren, weil Maasholm ist mir von verschiedenen Events und auch aus dem Urlaub recht bekannt. Wir hatten Bock auf den Hafen, wir hatten Bock auf ein Fischbrötchen, auf ein Eis, auf noch eine schöne Zeit am letzten Tag, weil am nächsten Tag wollten wir wieder nach Hause fahren. Es war ja nur ein verlängertes Wochenende für uns. Abends hatten wir uns noch mit Freunden verabredet, diesmal im Fährhaus. Und weil wir halt bis dahin noch was Zeit hatten, haben wir gedacht, komm, jetzt ab nach Maasholm. Und tatsächlich war es da wunderschön. Fischbrötchen lecker, Eis lecker und dann am Hafen sitzen und die Episode vom Debudi hören. Viele Grüße an dieser Stelle. Ja, die ist halt rausgekommen. Ich habe gedacht, so jetzt musst du doch mal gucken. Bist du mit dabei? Bist du nicht dabei? Was hat er denn erzählt? Und es trifft doch eigentlich so ein bisschen meine Wahrnehmung. Es war ein sehr, sehr schönes Event jetzt als Fazit, wie ich es eben schon gesagt habe. Und ja, gerne wieder, ne? Also sollte da oben nochmal was sein, wäre es schön, daran wieder teilzunehmen. Aber ich glaube aus Erfahrung, die Orgas, die irgendwann mal so ein Event auf die Beine gestellt haben, die machen das nicht nochmal. Warum sollten sie auch? Abends dann noch lecker essen im Fährhaus, wie ich sagte. Es war schön. Wir sind da nicht zu lange geblieben, denn Freunde haben uns noch auf ein Bierchen eingeladen. Dann sind wir noch zu denen und haben es dann gerade vor dem großen Regen wieder ins Hotel geschafft. War ein sehr schöner Abend, insgesamt auch ein sehr schöner Tag. Ja, und am nächsten Morgen wurden wir dann unsanft durch ein Gewitter geweckt. Wir frühstückten und machten uns dann auf den Weg. Bei mäßiger Sicht, weil es war doch ziemlich am Regnen, die Gischt war recht hoch, aber dann so nach 100 Kilometern klarte es auf und wir konnten bei strahlendem Sonnenschein ohne Staus nach Hause fahren. Ja, das soweit zu By the Wikingers. Und an dieser Stelle endet auch diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 146 vom 13.07.2023. Ich danke fürs Zuhören, bleib gesund und mir gewogen.